calling on the temple. Die sich über den Tempel niederlässt. About the power and the glory of God being manifested in our midst. Die Macht und die Herrlichkeit Gottes, die sich unter uns manifestiert. As individuals, we are the temple of the Holy Spirit. Als einzelne Personen, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. 1 Corinthians 6:19. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19. You are the temple of the Holy Spirit. Glorify God in your body. Da ihr ja Tempel des Heiligen Geistes seid, verherrlicht nun Gott in eurem Körper. You were bought with a price. Denn ihr seid ja erkauft mit einem Preis. In 1 Corinthians 3:17, the church is also the temple of the Holy Spirit. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Die Gemeinde als Ganzes ist auch ein Tempel des Heiligen Geistes. And if we corrupt the church, und wenn wir die Gemeinde verderben lassen, God says, I will corrupt you. Dann werde ich dich verderben, sagt Because Gott. The church is very valuable to God. Denn die Gemeinde ist ja für Gott ganz kostbar. It is the place where he manifests himself. Es ist ja der Ort, wo Gott sich manifestiert. But some of us are waiting for something to happen so that we can enter into faith. Aber irgendwie warten einige darauf, dass etwas geschehen müsste, damit wir in den Glauben einsteigen können. God is saying, you exercise faith and I'll manifest myself. Aber Gott sagt vielmehr, du übe deinen Glauben aus und dann werde ich mich dem manifestieren. God doesn't have to prove anything else. Gott muss nichts mehr beweisen. When Jesus died on that cross, als Jesus da am Kreuz starb, God proved everything. Hat Gott alles bewiesen. And now he says, you walk by faith. Und nun sagt er zu uns, du wandle im Glauben. Because without faith it's impossible to please me. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Now the glory of God manifests itself in different ways. Die Herrlichkeit Gottes manifestiert sich auf verschiedenerlei Weise. In very recognizable ways. Aber sehr gut erkennbare Weisen. Through peace. Durch Friede. That passes understanding. Der allen Verstand übersteigt. In Philippians 4:7. Philipper Kapitel 4 Vers 7. In 1. Peter 1 through a joy that's unspeakable. Am 1. Petrus Kapitel 1 eine Freude, die unaussprechlich ist. In Ephesians 3 through a love that passes knowledge. Und Epheser 3 eine Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt. Let me read an email I received this week. Ich habe ein E-Mail diese Woche empfangen. Möchte ich euch vorlesen. About exactly what I'm saying. Und das spricht genau von dem, worüber ich da spreche. Dear Pastor Rob. Lieber Pastor Rob, I just wanted to let you know, ich möchte dich einfach wissen lassen, that I have been practicing thankfulness, dass ich mich darin geübt habe, dankbar zu sein. And I have been so blessed. Und ich bin so gesegnet. I am a university student. Ich bin ein Universitätsstudent. And I have been fighting with exam anxiety my whole life. Und ich habe Prüfungsangst mein ganzes Leben schon gehabt. When at the beginning of the semester, am Anfang des Semesters, a professor told me, kam ein Professor auf mich zu und er sagte mir, that I had to give my presentation on the day between my written and oral Latin exam. Dass ich meine Präsentation da machen müsste zwischen meinem schriftlichen und meinem mündlichen Lateinexamen. I almost started to cry right away. Da hätte ich beinahe angefangen zu weinen, direkt vor ihm. I only had 2 weeks left. Ich hatte ja nur noch 2 Wochen übrig. And wanted to concentrate on the Latin. Und wollte mich auf Latein konzentrieren. Because I would never be able to. Weil ich sonst ja nicht dazu in der Lage wäre. And I immediately tried to change my way of thinking. Aber sofort habe ich gedacht, ich muss jetzt mein Denken irgendwie unter Kontrolle behalten und ändern. Before I started to cry. Bevor ich jetzt anfange, da zu weinen. Now that's obviously a girl, right? Also, offensichtlich war das ein Mädchen. I mean, if it was a guy, he would have said, Mann wäre, before I started punching walls. Bevor ich da jemand anhauen werde. Okay, and I thought, ich habe mir gedacht, I am thankful. Ich bin dankbar. Because, weil, this is an opportunity to trust God. Denn dies ist eine Gelegenheit, Gott zu vertrauen. If you're here tonight, bravo. Wenn du heute hier bist, super, bravo. It is a challenge. Es ist eine Herausforderung. But God knows that I will manage to do it with his help. Aber Gott weiß, dass ich in der Lage bin und das auch schaffen werde mit seiner Hilfe. Otherwise he would never challenge me in this way. Denn andernfalls würde mich ja nie in dieser Weise herausgefordert haben. It is an opportunity to learn to work fast and efficiently. Es ist eine Gelegenheit, das zu lernen, einfach schnell und effektiv zu arbeiten. And also I can be thankful for being done with my presentation right at the beginning of the semester. Und ich kann auch dankbar darüber sein, dass ich meine Präsentation gleich am Anfang des Semesters schon durch habe. I felt better. Und sofort habe ich mich besser gefühlt. The night before my written Latin exam, I suddenly felt peace. In der Nacht vor meinem schriftlichen Lateinexamen habe ich plötzlich diesen Frieden gespürt. Instead of fear. anstatt der Angst. And I could go to bed peacefully. Und ich konnte so friedlich ins Bett gehen. And all this und all das only took a little prayer. All das hat nur ein kleines Gebet gebraucht. Of asking God to take away my worries. Einfach Gott zu bitten, dass er mir meine Sorgen abnimmt. Why didn't I think about this earlier? Warum habe ich nicht eher daran gedacht? The next day I had my Latin exam. Am nächsten Tag hatte ich mein Lateinexamen. And while I was translating, I suddenly felt like I had translated this text before. Und während ich da war und übersetzte, hatte ich dieses Gefühl gehabt, diesen Text kenne ich doch schon. But they didn't. Aber das war nicht so. The presentation went well. Die Präsentation lief auch super. I know that I do not need to worry. Und ich weiß jetzt, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Because God takes care of me. Weil sich ja Gott um mich kümmert. And I am very thankful for that. Und ich bin dafür sehr dankbar. And for you, Pastor Rob. Und auch dankbar für dich, Pastor Rob. That you taught me to be thankful. Dass du mich gelehrt hast, dankbar zu sein. You are very welcome. Herzlich willkommen. Danke dafür. Second, oh, you can give them a big hand. They deserve a big hand. If you're here tonight, thank you. Wenn du heute hier bist, vielen Dank dafür. Okay, and this is second email. Zweites E-Mail. It came this week. Kam diese Woche. This came to my wife, dearest Mary. Liebste Mary. I just want to let you know that today I had finished the commissionelle Prüfung. Aber ich möchte einfach nur wissen lassen, dass ich heute die kommissionelle Prüfung geschafft habe. For those in English, that's some kind of a big exam. Also eine wichtige Prüfung. I also officially finished my study mit Ausgezeichnung. Und ich habe offiziell erst mein Studium mit Auszeichnung abgeschlossen jetzt. That's for English, that's like really good. That's like the honor roll. But listen to this. The peace of the Lord, which I had prayed for, overwhelmed my heart. Der Friede des Herrn, um den ich gebeten hatte, der hat mein Herz förmlich überwältigt. I was not afraid at all. Ich hatte überhaupt keine Angst. And the Lord reminded me of everything. Und der Herr hat mich an alles erinnert. I thank you and Pastor Rob for your prayers and love. Ich danke dir und Pastor Rob für eure Gebete und eure Liebe. All the way through. This is what we're talking about. Darüber sprechen wir. And we all have experienced this. Und wir haben das alle schon erlebt. Or at least most of us. Die meisten von uns. And some of us, it's going to be a brand new thing. Und für einige wird das eine ganz neue Sache sein. And God wants us to experience it on an individual level. Gott möchte, dass wir das persönlich erleben. But when we all come together on this incredible corporate level. Aber auch wenn wir zusammenkommen auf dieser Gemeinschaftsebene. So that together our expectation is of the Lord. Dass gemeinsam unsere Erwartung einfach im Herrn liegt. And we begin to see things happen. Und wir einfach sehen, wie Dinge geschehen. In our midst that. In unserer Mitte, that we just could never have imagined. Die wir uns nie hätten überhaupt erträumen lassen. Chains broken, Ketten gebrochen, lives healed, Leben geheilt, eyes open, Augen geöffnet, and Christ revealed. Und Christus geoffenbart. Now I want to go to 2 Chronicles chapter 5. Ich möchte hingehen zum 2. Chronik Kapitel 5. I want to read a few verses. Und dort ein paar Verse lesen. And these will really build you up. Und die werden euch wirklich aufbauen. And encourage us to believe God for His glory. Und uns ermutigen, Gott für seine Herrlichkeit zu glauben. This is 2 Chronicles 5:12 in a New Living Translation. 2. Chronik Kapitel 5 Vers 12 in der New Living Translation. No, yours is not the New Living. Yours is the. Im Englischen ja, also im Deutschen haben wir die neue Lebensübersetzung. Yeah, okay. And the Levites who were musicians. Alle Leviten, das sind Musiker. And all their sons and brothers. Ihre Söhne und Brüder were dressed in fine linen robes and stood at the east side of the altar playing cymbals, lyres, harps, electric pianos and electric guitars. Sie trugen feine Leinengewänder, sie standen östlich des Altars und spielten auf Zimbeln, Harfen, Zittern, E-Gitarren, E-Pianos. If they had electricity back then, you know they've been playing electric guitars and stuff. Also, wenn sie damals Elektrizität gehabt hätten, dann hätten sie eine E-Gitarre gespielt und das E-Piano. They were joined by 120 priests who were playing trumpets. Sie wurden begleitet von 120 Priestern, die die Trompete bliesen. They had their own jazz corps there. Sie hatten ihren eigenen Jazzchor dort. You think jazz started in southern USA? It started right there. Ihr glaubt, dass der Jazz begonnen hat irgendwie im Südamerika, südlichen Teil von Amerika. Nein, das hat dort begonnen. Don't think that these guys were just blowing horns. These guys were jamming, man. Glaubt nicht, dass sie einfach nur das Horn gespielt haben oder die Posaune haben ertönen lassen, sondern die haben wirklich gejammt. One, two, three, and 120 trumpets. 120 Trompeten. Verse 13. Vers 13. The trumpeters and singers performed together in unison to praise and give thanks to the Lord. Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm gemeinsam. Accompanied by trumpets, cymbals and other instruments. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten. They raised their voices and praised the Lord with these words. Erhoben sie ihre Stimmen und priesen den Herrn. Listen to these words. He is good. Er ist gut. His faithful love endures forever. Seine treue Liebe währt ewig. But in the German it says seine Güte, right? Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Now, the translations always complement each other. Diese Übersetzungen, sie ergänzen immer einander. Because these words are so powerful that the translations are having a hard time expressing the full thought. Denn diese Worte sind so mächtig, dass die Übersetzungen einfach sich schwer tun, den gesamten Rahmen da zu übersetzen. If you put the translations together, you'll get the right thought. Wenn du aber die Übersetzungen zusammensetzt, dann bekommst du den vollen Gedanken mit. Because it's God's unfailing love expressing its goodness to us. Denn es ist Gottes Gottes Güte, die sich uns ausdrückt. It's God's unfailing love. Ist Gottes nie versagende Liebe. Expressing its goodness to us. Die uns seine Güte gegenüber ausdrückt. If you put the translations together. Wenn man das zusammentut. God cares for us. Gott sorgt sich um this uns. This was all last week's message. Und das ist die Botschaft von letzter Woche. He cares for us so much that he pre-plans his goodness toward us. Er sorgt sich so sehr um uns, dass er seine Güte uns gegenüber bereits vorausplanen. Especially in difficult times. Insbesondere in schwierigen Zeiten. Now look at the next sentence. Schaut euch den nächsten Satz an. At that moment, in diesem Augenblick, a thick cloud filled the temple of the Lord. Erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. At what moment tonight will the Holy Spirit just fill your heart? In welchem Moment heute Abend wird der Herr einfach durch den Heiligen Geist dein Herz erfüllen? Will the glory of the Lord just descend? Oder wird die Herrlichkeit des Herrn einfach aufsteigen in dir? And break a chain? Und eine Kette brechen? Heal a life? Ein Leben heilen? Open an eye? Augen öffnen? Reveal Christ as never before? Christus offenbaren wie nie zuvor? It happened just after they proclaimed the goodness of God. Es geschah direkt nachdem sie die Güte des Herrn verkündigt haben. Can you see how destructive it is to be a complainer? Könnt ihr sehen, wie zerstörerisch es ist, wenn man da jemand ist, der nur klagt? How rebellious it is to be negative? Wie große Rebellion das ist, einfach nur negativ zu sein? How disobedient it is to be a gossiper? Wie ungehorsam das ist, jemand zu sein, der nur klatscht? How foolish it is to live in anything other than praise and thankfulness? Wie töricht es ist, in irgendetwas anderem zu leben als Lob und Dankbarkeit. If we go to Psalm 112, verse 7, wir gehen hin zum Psalm 112, this is the verse Vers 7. From last week, das ist der Vers von letzter Woche. Speaking about those who walk by faith. Der spricht über die, die im Glauben wandeln. They do not fear bad news. Er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht. They confidently trust the Lord to care for them. Sondern vertraut fest darauf, dass der Herr für ihn sorgt. Be careful what you listen to. Seid ganz sorgfältig und achtet darauf, worauf ihr hört. We are going to hear so much about the recession. Wir werden so viele Dinge hören über diese Wirtschaftsrezession. At work, at school. Beim Arbeitsplatz, in der Schule. Proverbs 4:23, guard your heart. Sprüche 4, Vers 23, bewahrt euer Herz. Let's not be naive about the problems. Lass uns nicht naiv sein im Hinblick auf diese Probleme. But let's not be naive about the solution. Aber auch nicht naiv im Hinblick auf die Lösung. I believe personally. Ich glaube persönlich, that if this recession lasts 10 to 15 years. Wenn diese Wirtschaftsrezession vielleicht 10 oder 15 Jahre andauert, that this could be the greatest harvest of souls in world history. Das könnte die größte Ernte an Seelen sein in der Weltgeschichte. Because there are more people alive right now on earth than there is in all of history. Es leben ja jetzt mehr Menschen hier auf der Erde als in der gesamten Weltgeschichte zusammen. And if we shine the light like we should be. Und wenn wir als Licht scheinen, wie wir das sollten. And that light shines from our mouth. Und dieses Licht einfach aus unserem Mund, aus dem, was wir sprechen, hervorkommt. The world is terrified. Die Welt ist in Schrecken. They're losing their jobs, their retirement. Sie verlieren ihre Arbeit, sie verlieren ihre Pensionen. Everything that they lived for. Alles, worauf sie hingelebt haben. We're also experiencing loss to some degree. Auch wir erleben irgendwie einen gewissen Verlust, vielleicht in einem gewissen Maße. We lived for. Aber es ist nicht, worauf wir hingelebt haben. And we know that no matter what we lose, und wir wissen, egal was wir da vielleicht verlieren we könnten, still have the Lord to care for us. Wir haben immer noch den Herrn, der sich ja um uns sorgt. And when we stand before him, und wenn wir einmal vor ihm stehen and we look back, und wir dann zurückschauen, our testimony will be, wird unser Zeugnis sein, Psalm 23:1. Psalm 23, Vers 1. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I never lacked anything. Mir hat nie etwas gemangelt. But this is our time to share, to shine. Aber jetzt haben wir den Zeitpunkt, wo wir scheinen können. To shine his peace. Wo wir seinen Frieden ausstrahlen können. To shine his love. Wo wir seine Liebe ausstrahlen können. To shine his joy. Wo wir mit seiner Freude leuchten können. Now look at the next verse, 2 Chronicles 5:14. Nächster Vers, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14. The priests could not continue their service because of the cloud. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn da war die Herrlichkeit des Herrn. For the glorious presence of the Lord filled the temple of God. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel des Herrn. Now in Ephesians chapter 2. Epheser Kapitel 2. We are the temple of God. Wir sind der Tempel des the church Gottes. Is the temple of the living God. Die Gemeinde ist der Tempel des lebendigen Gottes. 1 Peter chapter 2, we are living stones one to another. 1. Petrus Kapitel 2, wir sind lebendige Steine zusammengesetzt miteinander. We are called together to proclaim the excellencies of our God. Wir sind zusammen berufen worden, um die Herrlichkeit, die Exzellenz Gottes zu verkündigen. God wants his glory to fill our temple. Gott möchte, dass seine Herrlichkeit unseren Tempel erfüllt. The priests had to stop. Die Priester, sie mussten innehalten. But 2 Corinthians 3 aber 2. Korinther Kapitel 3 says, when the glory came in the Old Testament, als die Herrlichkeit im Alten Testament kam, the people had to step back. Mussten die Leute, das Volk, einfach zurücktreten. But because of the cross, aber wegen dem Kreuz, we can step forward. Können wir jetzt vorwärts schreiten. We can live in God's glory. Wir können in Gottes Herrlichkeit tatsächlich leben. Remember in Matthew 17, when Jesus went to the mountaintop? Matthäus 17, als Jesus da auf diesen Berg ging. And he took Peter, James and John. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit. And he was transfigured in front of them. Und er wurde vor ihnen verherrlicht. He showed them his glory. Er zeigte ihnen seine Herrlichkeit. Peter was talking all of a sudden. Petrus sprach und plötzlich. Wow. Two things they learned that day. Aber zwei Dinge haben sie daraus an diesem Tag gelernt. The glory did not fall on Jesus. Diese Herrlichkeit, sie fiel nicht auf Jesus. The glory came out from Jesus. Diese Herrlichkeit kam aus Christus hervor. Because he is the Son of God. Denn er ist der Sohn Gottes. You are the Christ, the Son of the living God. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. And number two, und Punkt zwei, they were in his glory. Sie waren in seiner Herrlichkeit. And they did not have to run. Und sie müssen da nicht weglaufen. And this is us. Und das sind wir. We are in his glory. Wir sind in seiner Herrlichkeit. And we can absolutely enjoy it. Und wir können es einfach genießen. And that glory is coming in the form of peace. Und diese Herrlichkeit kommt in Form von Frieden. In the form of joy. Von Freude. In the form of love. Von Liebe. And then power. Und dann Vollmacht, authority, Autorität, and healing, Heilung, and liberty, Freisetzung, and that glory begins to pour forth in our midst. Und diese Herrlichkeit, sie wird ausgegossen und sie kommt hervor in unsere Mitte. To express itself through our mouth, und sie drückt sich aus durch unseren Mund, through our hands, durch unsere Hände, through our countenance, durch unser Angesicht, through our words. Durch unsere Worte. Psalm 63, verse 1. Psalm 63, Vers 1. O God, you are my God. O Gott, du bist mein Gott. Earnestly I seek you. Den ich suche. My soul thirsts for you. Es dürstet meine Seele nach dir. My body longs for you. Mein ganzer Mensch verlangt nach in dir. In a dry and weary land where there is no water. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Go to work and there's no water there. Man geht zur Arbeit und da ist kein Wasser. Go to school, there's no water there. Man geht zur Schule und da ist kein Wasser. There's anxiety, there's fear. Angst, Furcht. We seek the glory of God. Aber wir suchen die Herrlichkeit des Herrn. Verse 2. Vers 2. I have seen you in the sanctuary. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. And behold your power and glory. Und dort sehe ich deine Macht und Herrlichkeit. Wouldn't that be a great verse to put right across that wall over there? Wäre das nicht ein super Vers, den man direkt einfach drüben über die Wand schreiben könnte? I've seen you in the sanctuary. Ich habe dich gesehen im Heiligtum. It's right here. This is the sanctuary. Jesus, da ist das Heiligtum. And I've also seen you in my private sanctuary. Und ich habe dich auch gesehen in meinem persönlichen privaten Heiligtum. Are we okay over there? Okay. Psalm 63. Psalm 63. Verse 2. Vers 2. Can you find that? Okay. Now, verse 3. Vers 3. Because your love is better than life. Denn deine Güte ist besser als Leben. The New Living Translation says, because your unfailing love. Weil deine nie versagende Liebe. It's the same word again in the Hebrew. Im Hebräischen das gleiche Wort. It's the same word from last week. Das gleiche Wort von letzter Woche. It's unconditional. Es ist bedingungslos. Unfailing. Nie versagend. Pre-planned love of God. Es ist die vorausgeplante Liebe Gottes. Is better than life. Und die ist besser als Leben. And Charles Spurgeon said. Und Charles Spurgeon sagt. Life at its best. Leben, so wie es am besten ist. The best natural life out there. Das beste Leben, natürlich betrachtet, cannot compare with lässt sich nicht vergleichen mit der Herrlichkeit des Herrn, mit seiner Gegenwart. Now, verse 3. Vers 3. No, and it says, my lips will glorify you. Meine Lippen werden dich preisen. Verse 4. Vers 4. I will praise you as long as I live. So will ich dich loben, mein Leben lang. In my journal I wrote this prayer request to God. Und in mein Journal habe ich dieses Gebetsanliegen hineingeschrieben. Grant me one thing. Bitte gewähre mir eine Sache. That the last words of my life. Dass die letzten Worte meines Lebens will be. Sein mögen. Blessed be the name of the Lord. Gesegnet sei der Name des Herrn. I want them to be the last words before I breathe my last breath. Ich möchte, dass das die letzten Worte sind, bevor ich meinen letzten Atem hauche. I will praise you as long as I live. Dann aushauche. Ich möchte dich preisen, solange ich lebe. And in your name I will lift up my hands. Und in deinem Namen werde ich meine Hände erheben. Let's just take a moment there. Nehmen wir einen Moment Zeit. Lifting up your hands is so powerful. Die Hände zu heben ist so mächtig. It ascribes authority to God. Es gibt Gott seine Autorität. It is symbolic for receiving from God. Es ist auch symbolisch, dass wir von Gott empfangen. People all over the world in sports events lift up their hands. Menschen in der ganzen Welt bei verschiedenen Sportereignissen, sie heben ihre Hände. At weddings, people clap and lift their hands. Bei Hochzeiten, die Menschen klatschen und sie erheben ihre Hände dazu. It's such an expression. Es ist so ein Ausdruck. Someone said to me this morning after the service. Jemand sagte zu mir heute früh nach dem Gottesdienst. He said, that is so right. That is so true. Das ist so wahr. Das ist so wahr. Said, das ist richtig so. I mean, you know, lift your hands up and try to be sad. Heb deine Hand und versuch einfach traurig zu sein. Just lift your hands and then say, woe is me. Oh, geht's mir schlecht. We lift up our hands. Wir heben unsere Hände. In his name. In seinem Namen. Now, I don't like to do this like Heil thing to the Lord. Das nicht dieses seltsame Heil irgendwie. Just because of history in the past. Wegen verschiedenen Dingen, die in der Geschichte passiert sind. The whole Nazi thing. Und die ganze Geschichte des Nationalsozialismus. It's kind of a distraction, especially to new people. Es ist eine Ablenkung, aber speziell für neue Leute. When everybody's like, Heil Jesus. Wenn alle so Heil Jesus machen. It's fine. But it's a distraction. It looks kind of strange. Also eigentlich ist okay, aber dann ist doch eine Ablenkung. And people say, "What are these Nazis here? What are these people doing? That's like crazy." Die sind ein bisschen verrückt. You can just very simply dispel that whole thing. Einfach diese ganze Geschichte abwenden. You can lift your hand from your elbow. Das gedacht wird. Hebe einfach deine Hand vom Ellbogen her. Turn your palm up like you're receiving. Und öffne deine Hand so und empfange einfach. You can lift your hand and spread your fingers. Du kannst deine Hand heben und deine Hände sich ausbreiten lassen. And turn your hand inward. Oder deine Hand nach innen drehen. You can put your hands wide. Du kannst deine Hände weit machen. You can bend your elbow slightly. Oder leicht deine Ellbogen. There are so many ways you can lift your hand. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man seine Hand erheben kann. You can put them right in front of your face. Direkt vor die Augen. I love you, Lord. Ich liebe dich, Herr. You can do it so many ways. Es gibt so viele Möglichkeiten. You don't have to do this like this. So when people come in the midst, they don't think, what is this? Who is that Leute, person? Wenn sie dann uns sehen, sich denken, oh, was ist das hier? When I first saw someone lift their hand in February of 1977, als ich das erste Mal jemanden sah, wie er seine Hand erhob, im Februar 1977, just dropped dead. I thought, what are they doing? Ich wäre beinahe tot umgefallen. Habe gedacht, was machen die? It was a 16-year-old girl sitting near the piano at a Bible study. Ein 16-jähriges Mädchen, die saß da neben dem Klavier in einer Bibelrunde. She was sitting, folded. Sie saß da im Schneidersitz. She had her eyes closed. Die Augen verschlossen. And she was just worshiping with her hand up. Und sie betete Gott an. Und konnte sehen an ihrer Hand. Wow, that's weird. Wow, that is so strange. Where am I? Wo bin ich hier? It was a few weeks later. I was like, praise the Lord. Ein paar Wochen später. Preist den Herrn. In 2 Samuel chapter 6, David was a little bit weird too. Im 2. Samuel Kapitel 6 war auch David ein bisschen so seltsam. When they were bringing the Ark of the Covenant, which als was this, da die Bundeslade brachten, which was this box that they carried on sticks, was diese große Holzkiste war, which represented the presence of God, die da getragen wurde auf Stäben und sie repräsentierte die Gegenwart Gottes. When they were bringing it to Jerusalem, David was dancing. Und als sie es nach Jerusalem brachten, tanzte David. And they had every kind of instrument going, just this huge noise of celebration. Jedes Instrument war da am Spielen, so ein riesiger Klang von Instrumenten. And David had on this like this priestly thing, this white. Und David hatte sein Priestergewand an. And he was dancing away like. Und er tanzte. He was like Allemande, just like. Die Allemande. Just moving around, he was having so much fun in God's presence. Er hatte so viel Spaß in Gottes Gegenwart. Jumping around like a ballet. Er sprang umher wie in einem Ballett. Just making it up as he was going along. Also er hat das einfach sich so ausgedacht, während er da entlang tanzte. Everyone was thinking like, look at the king, man, he's like out of his mind. Schau dir den König an, so Wahnsinn. I've never seen him so happy. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. And then his wife. Dann kommt seine Frau. Michael, the daughter of Saul. Die Micha, die Tochter Sauls. He came home. Kommt nach Hause. And she said, und sie sagt, that was just beautiful. Na, das war aber schön. You look like an idiot. Das ausgeschaut like wie a total ein Idiot. Wie ein totaler the king in front of all the young maidens. Der König vor all den jungen Mädchen. Dancing ja? Around half naked. Da tanzte herum halb nackt. You embarrassed yourself, you embarrassed me. Du hast dich selbst da beschämt und auch mich. Do you know what David said? Wisst ihr, was David sagte? I danced before the Lord. Ich habe vor dem Herrn getanzt. And I will make myself even more foolish. Und ich werde mich noch mehr zum Tor machen. In expressing my joy to the Lord. Wenn es darum geht, meine Freude gegenüber dem Herrn auszudrücken. Amazing, huh? Erstaunlich. Don't be afraid to be a little bit foolish for God. Also hab keine Angst, ein bisschen so wie nah vor Gott zu sein. Yeah, just let it be genuine. Und lass es echt sein. Now I want to show you something. I'm going to close. Möchte ich etwas zeigen, und wenn wir abschließen. I want to blow you away with some verses. Und das wird euch einfach wegheben. Perspective in our time. Wenn es ein bisschen darum geht, unsere Perspektive zu zeigen, wo wir denn stehen in der Zeit. Now this is 1 Thessalonians 4. Es kommt aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 4. The next event on the calendar. Das nächste Ereignis auf dem prophetischen Kalender. Are trumpets. Sind die Posaunen. Any moment now. Zu jedem Moment könnte es passieren. We're going to hear trumpets. Dass wir Posaunen hören, wie maybe sie ertönen. Any moment in time now, maybe next month, maybe next year, maybe 20 years or 100. Das könnte jeden Moment der Geschichte jetzt passieren. Vielleicht nächsten Monat, vielleicht in 20 Jahren. But the next thing that's going to happen. Aber das nächste im Programm. On the calendar. Auf diesem Kalender. Are trumpets. Sind die Posaunen, die and erschallen. Jesus coming in the clouds. Und Jesus kommt wieder in den Wolken. To take the church. Um deine Gemeinde zu nehmen. Let's read it right here. Lese es einmal durch. Vers 16. Now just let this sink in. It's so awesome. Lass es einfach einsinken, weil es so erstaunlich ist. For the Lord himself. Denn der Herr selbst. Just stop right there and let that sink in. Lass es einmal eindringen. The Lord himself. Der Herr selbst. Jesus. Jesus. Will come down from heaven. Wird vom Himmel herabkommen. Somebody say, whoa. Wow. That is awesome. With a commanding shout. Mit einem lauten Befehl. This has not happened yet. Das ist noch nicht geschehen. This is coming. Das kommt noch. With the voice of the archangel. Oder dem Ruf des Erzengels. And with the trumpet call of God. Und dem Schall der Posaune Gottes. First the Christians who have died will rise from the graves. Dann werden zuerst die Christen, die verstorben sind, die Gläubigen. Like Popcorn. Wie Popcorn. Wie Popcorn. All over the world. Wie Popcorn. And what does it say? Verse 17. Vers 17. Then together with them, we who are still alive. That might be us. Und mit ihnen zusammen werden wir, die übrigen, I think it's gonna be us. Die noch auf der Erde leben, ich denke, das sind wir, and remain on the earth, die wir noch auf der Erde leben, will be caught up in the clouds to meet the Lord. Auf den Wolken hinaufgehoben werden, in the Luft, air. Und dem Herrn zu begegnen. Then we will be with the Lord forever. Und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Thank you. Amen. Thank you. That is awesome. Hallelujah. Hallelujah. Now watch this. So encourage each other with these words. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. The Lord is coming. Der Herr kommt wieder. Jesus is coming. Jesus kommt. But now watch this. Aber schaut einmal. And some of you will learn something you don't know. Und vielleicht werden Leute etwas lernen, die es noch gar nicht wissen. Chapter 5, verse 1. Vers 5. Now, brothers, about the times and the dates, we do not need to write you. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Because nobody knows the dates. Denn niemand weiß das genaue Datum. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. The day of the Lord is not a moment. Der Tag des Herrn ist nicht ein Moment. The day of the Lord is Revelations chapter 6 through 19. Der Tag des Herrn ist Offenbarung Kapitel 6 bis 19. It's when Jesus starts to move on the earth. Dann, wenn Jesus einfach auf der Erde die Dinge in Bewegung setzt. He takes the church. Er nimmt die Gemeinde. And he starts to release the seals of Revelations. Und dann werden die Siegel der Offenbarung freigesetzt. And then the scrolls. Dann die Schriftrollen. And then the bowls. Und dann die Zornschalen. All leading up to his return in glory. Und alles führt hin zu seiner Wiederkehr in Herrlichkeit. 7 years later. 7 Jahre später. Now, look at verse 3. I missed Vers 3. Where's verse 2? Verse 3. Vers 3. Now watch this. While people are saying peace and safety. Wenn sie aber sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr. What are people saying today? Was sagen die Leute heute? Are they saying peace and safety? Sagen sie Friede und Sicherheit? They're saying the opposite. Nein, sie sagen das Gegenteil. So we know the Lord's not coming back right now. Also wissen wir, dass der Herr noch nicht wiederkommt. It's not going to start yet. Es hat noch nicht begonnen. But aber if people are suddenly crying peace and safety, wenn die Menschen plötzlich schreien Friede und Sicherheit, it implies, dann schließt das mit ein, that it was absent, dass es zuvor ja nicht da war. And when they cry this, und wenn sie dann dies ausrufen, when the world cries this, wenn die Welt dies ruft, peace, it says, destruction will come upon them suddenly. Friede und Sicherheit, dann wird Zerstörung über sie kommen. As labor pains on a pregnant woman, they will not escape. Verderben wird sie überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. But you brothers, ihr aber, are liebe Brüder, not in darkness, seid nicht in der Finsternis, that this day should surprise you like a thief. Dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Now we'll just close. I have a little thing I want to show you, a little picture I made. Zum Abschluss möchte ich euch etwas zeigen, ein kleines Bild. A little timeline. Das ist ein Zeitstrahl. The blue line is about 3,000 years of history. Und blau finden wir ungefähr 3000 Jahre der Geschichte. And history is winding down. It's just winding away through the centuries. Wie aber die Geschichte sich so entwickelt über die Jahrhunderte. David 1000 years before Christ. Zum Beispiel den David 1000 Jahre vor Christ Christus. Crucified 2000 years ago. Dann die Kreuzigung Christi vor 2000 Jahren. And we're somewhere 2000 years after Christ. Und wir sind ungefähr jetzt 2000 Jahre nach Christus. The next event is that Christ returns in the clouds. Und das nächste, was geschehen wird, ist, dass Christus wiederkehrt in den Wolken für die Gemeinde. The book of Revelation, chapter 6 through 19, is revealed. Und dann Offenbarung Kapitel 6, Vers 19 offenbart sich dann. Which Jesus said will be the most difficult time in world history. Von dem Jesus ja sagt, dass es die schwierigste Zeit in der gesamten Weltgeschichte sein wird. Let's go to the next slide. Gehen wir weiter. We are somewhere before Revelation 6 begins. Wir sind irgendwie kurz davor, dass Offenbarung 6 beginnt. Our present history is going to come and link right in to Revelation 6 at some point. Und die gegenwärtige Zeit wird sich dann irgendwie so entwickeln, dass sich dann verbindet mit Offenbarung Kapitel 6. It could be next year. Das könnte im nächsten Jahr 20 sein. Years, in 20 Jahren 70 sein. Years, in 70 Jahren in 150 sein. Years. Oder in 150 Jahren sein. 300 years. Vielleicht in 300 Jahren. Nobody knows. Keiner weiß dies. But we do know this. Aber eines wissen wir. It can't happen if Israel is not a nation. Es kann nicht passieren, wenn nicht Israel zuerst eine Nation ist. And Israel is now a nation. Und Israel ist eine Nation. Everything is lining up. Alles entwickelt sich. How much time do we have between present history and Revelation 6? Wie viel Zeit haben wir zwischen der gegenwärtigen Zeit und Offenbarung Kapitel 6? One thing we know, the first seal that is released in Revelation 6. Eines wissen wir, das erste Siegel, was freigesetzt werden wird in der Offenbarung Kapitel 6, is a false peace around the world. Ist ein falscher Friede, der sich ausbreitet in der Welt. A false peace implies that the world is stressed out. Ein falscher Friede, der da entsteht, der zeigt dir an, dass zuvor einfach eine unglaubliche Unruhe in der Welt gewesen sein muss. Who knows? Wer weiß? Is this economic thing in the world today? Keiner weiß es, aber ist es vielleicht möglich, dass das, was in der Welt jetzt wirtschaftlich geschieht, the very stress that will precede Revelation 6, vielleicht bereits diese Unruhen, die der Offenbarung Kapitel 6 zuvorgehen? It could be. Es könnte sein. The second seal is war around the whole world. Das zweite Siegel ist Krieg in der ganzen Welt. The third seal is famine across the whole world. Drittes Siegel, Hungersnöte in der ganzen Welt. The fourth seal is death. Viertes Siegel, Tod. And one quarter of the world's population dies. Und ein Viertel der Weltbevölkerung wird in dem Moment sterben. The fifth seal is massive persecution of the church. Oh, das fünfte Siegel, let's say this, of believers. Ist eine massive Verfolgung von Gläubigen. Many people will become believers during this time. Und viele, viele Menschen werden während dieser Zeit gläubig werden. There's a lot of verses that say the church is taken up before Revelation 6 begins. Und es gibt viele Verse, die einfach klar machen oder andeuten, dass die Gemeinde vor Offenbarung 6 einfach hinfortgenommen wird. Some people argue it comes later. Es gibt andere Leute, die argumentieren, dass es ein bisschen später sein wird. God's will be done. Aber Gottes Wille geschehe. In chapter 19, Kapitel 19, the armies of heaven come to earth. Da kommen die Herrscher des Himmels hernieder auf die Erde. And establish the kingdom of Christ. Und sie begründen damit now, das Reich Christi. Let's just close with this. Und schließen wir damit ab. What do we want to be doing as the church before Christ returns? Was wollen wir da machen? Wie wollen wir vorgefunden werden als Gemeinde, bevor Christus wiederkommt? 15-year recession, wenn wir vielleicht jetzt vor uns eine 15-jährige Wirtschaftsrezession haben, und die Menschen sind völlig in Unruhe. They've lost their fortunes, they've lost their future, they've lost everything. Sie haben Vermögen verloren, ihre Zukunft, sie haben alles verloren. They've lost their hope. Ihre Hoffnung verloren. In this world. In dieser Welt. They are absolutely prime to bring to Christ. Jetzt sind sie richtig vorbereitet, auf das sie zu Christus finden können. And glory has to be on us. Und die Herrlichkeit, sie muss auf uns in dem Moment this liegen. Is no time in history, das ist nicht eine Zeit in der Geschichte, to step back, um jetzt vielleicht einfach einen Schritt zurück zu machen. Step forward. Lass uns vorwärts gehen. Let's be thankful for the recession. Lass uns dankbar sein für diese Rezession. Not because people lost their money, nicht weil Menschen ihr Vermögen verloren haben, but because it's such an incredible time that they might receive eternal life. Sondern weil es vielmehr so eine unglaubliche Zeit ist, dass sie jetzt ihr ewiges Leben annehmen werden. This is our moment. Das ist unser Moment, to shine. Um zu scheinen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Our time is a vapor. Unsere Zeit ist wie ein Hauch. That's what your word says. Das ist das, was dein Wort sagt. Our time on earth is just a breath. Unsere Zeit auf der Erde ist einfach it's wie ein just Hauch. A little dash on a tombstone. Kleiner Punkt auf dem Grabstein, ein Strich. Maybe you're here tonight, you've never received Jesus. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie Jesus empfangen. If you die tonight, where will you be? Wenn du heute Abend stirbst, will you wo be wirst with du Christ? Hingehen? Wirst du bei Christus will sein? Will you be with God? Bei Gott? Do you know? Weißt du's? Jesus died on the cross. Jesus starb am Kreuz. As the Lamb of God. Als Lamm Gottes. He shed his blood. Er hat sein Blut vergossen. As a payment for your sin. Als Bezahlung für deine Sünde. And he says, if you believe in me, und er sagt, wenn du an mich glaubst, I will give you eternal life. Dann werde ich dir ewiges Leben geben. Do you want to receive eternal life tonight? Würdest du ewiges Leben empfangen heute he Abend? He is the Son of God. Er ist der Sohn Gottes. He can hear your prayer tonight. Er kann ein Gebet heute Abend hören. Would you pray with him, with me to him? Würdest du einfach mit uns beten? A simple prayer. Ein einfaches Gebet. Jesus. Jesus, forgive me. Vergib mir. Wash my sin away. Wasch meine Sünde weg. Through the blood of your cross. Durch das Blut deines Kreuzes. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Say these words quietly to yourself. Sag diese Worte einfach ganz still zu dir selbst. God, forgive me. Gott, vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Please. Bitte. God, forgive me. Bitte vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. And for the church tonight, und für die Gemeinde, this is our moment, das ist unser Moment, before the Lord returns, bevor der Herr wiederkehrt. And if he doesn't return, we won't regret burning for him. Und wenn er nicht gleich wiederkehrt, wir werden es nicht bereuen, dass wir für ihn einfach entflammt waren. We'll be happy we did. Wir werden froh sein, dass es so war. But what if he returns soon? Denn was ist, wenn er vielleicht sehr bald wiederkehrt? Father, we pray, Vater, wir bitten dich, that we would watch our mouth, dass wir einfach achten auf das, was in unserem Mund hervorkommt. Dass es einfach gefüllt ist mit Lobpreis und Dankbarkeit. Dass einfach Klatsch, Negativität und Klagen dass etwas ist, was einfach uns völlig fremd ist. Like rotten, just something rotten. Dass einfach etwas ist, praktisch, was für uns einfach auch total gräuslich, dass wir ablehnen. Let us see your glory. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. And your power. Und deine Vollmacht. Lord, thank you for this moment. Herr, danke für diesen Moment. Jesus. Let's think about this for our lives. Denken wir einfach daran für unser Leben. Let's take a moment. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. Lord, we thank you for all creation. Herr, wir danken dir für die ganze Schöpfung. All the things we eat. Alle Dinge, die wir essen. For the air that we breathe. Für die Luft, die wir atmen. For all the obvious things. Für all die ganz offensichtlichen Dinge. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend.